Die Reise nach Braunschweig von Ten Half. Musik Henrik Albrecht. Regie Frank-Erich Hübner. Dritter Teil. Mathilde und Rufus. Wenn Sie uns kriegen, geht es uns schlecht. Sie werden behaupten, wir wollten das Getreide lieber an die Katholiken verkaufen. Oder sonst ein Unsinn. Hauptsache, Sie haben einen Vorwand, mit dem Sie uns alles wegnehmen können. Sie können doch nicht einfach sowas behaupten. Wer Waffen hat, kann alles. Sie! Oh Gott, Sie holen auf uns zu. Wir schaffen es nicht. Wir müssen es schaffen. Die Bettelkinder Maria, Paul, Philipp und Georg konnten sich in letzter Sekunde auf das Boot der Rheinschiffer Rufus und Mathilde retten. Paul war auf einer Reise zu Verwandten von Räubern überfallen und an Custos den Gerber verkauft worden. Dort schuftete er zusammen mit den anderen für etwas Wasser und Brot. Mit einer List gelang ihnen die Flucht und jetzt war ihr Ziel Braunschweig. Dort lebten Pauls Eltern, die ihren Sohn wahrscheinlich längst tot glaubten. Fast hätten die Kinder es unbehelligt bis an den Rhein geschafft. Dann fiel Georg Soldaten in die Hände und die verschleppten ihn in ihr Lager, das Lager von General Mansfeld. Der wartete nur darauf, mit seinen Soldaten in den Krieg ziehen zu können. Überall drohte Krieg, damals, im August 1618. Nicht nur, weil Deutschland in protestantische und katholische Fürstentümer aufgeteilt war, sondern weil sich jeder Fürst gerne noch ein Stück mehr von Deutschland genommen hätte, als er schon besaß. Maria, Paul und Philipp befreiten den von den Soldaten übel zugerichteten Georg und schlichen sich in der Dunkelheit mit Hilfe der Schiffersleute auf deren Kahn, der in der Nähe des Lagers am Rheinufer ankerte. Aber die Soldaten hatten die Verfolgung aufgenommen. Die kriegen uns nicht. Guckt mal, wie die Schaluppe in der Strömung trudelt. Wahrscheinlich haben sie zu viel getrunken. Die können nicht mal rudern. Das war knapp, Rufus. Wie sind wir los? Vielen Dank. Zügig schipperte die Agrippina flussabwärts und bald legten sie unterhalb von Worms in Gernsheim an, um das Getreide zu verkaufen. Mit Mathilde, Rufus und Rabba, die auch mit zur Besatzung gehörte, lernten die Kinder seit langer Zeit wieder Menschen kennen, die nicht brutal waren, sondern freundlich und hilfsbereit. Mathilde und Rufus waren Juden. Das sollte aber besser keiner wissen. Warum denn nicht? Juden dürfen kein Schiff führen. Ganz einfach. Juden wurden immer schon zu Sündenböcken gemacht. Ob die Ernte verhagelt war, der Fluss Hochwasser führte oder ob in einer Stadt die Pest ausbrach. Im Zweifelsfall gab man alle Schuld den Juden. Nach 2 Tagen in Gernsheim legten sie wieder ab in Richtung Köln. Georg hatte sich gut von seinen Verletzungen erholt und konnte mit anpacken. Aber geh mal beiseite und lass Georg ans Ruder. Ja, hat das Kerlchen jetzt schon wieder genug Kraft, Schiffer? Wenn ich überlege, wie ich ihn gefunden habe, dann sieht er wieder ganz gesund aus, finde ich. Ja, wie ein knackiger Apfel. Mit ein paar weichen Stellen. Wenn du damit die blauen Flecke meinst, die gehen auch noch weg. Hast du denn schon mal ein Ruder gehalten? Nein, noch nie. Na, dann komm mal her. Ja, übernimm, komm. Gut, dann mehr nach rechts, mehr nach rechts. Und dann die Richtung halten. Siehst du da hinten den Turm? Da ganz da hinten. Ja, den kann ich erkennen. Ja, darauf hältst du jetzt einfach zu. Gemacht. Noch mehr nach rechts. Sofort. Es kann kaum etwas passieren, Rabba. Der Fluss hier ist breit genug und Stromschnellen gibt es auch nicht. Aber Sandbänke. Der Wasserstand ist zu niedrig. Ach, für unsere Agrippina reicht er. Was ich schon immer wissen wollte, Georg. Warum hat dich dieser Offizier... Wie hieß er gleich? Er hieß Malewka. Warum hat dich dieser Malewka so verprügelt? Nun, nachdem ich stundenlang für ihn gearbeitet hatte, wollte er mich noch weiter vermieten. Er sagte, das ist nötig, damit er das Geld wieder reinholt, das ich ihn gekostet habe. Aber ich konnte nicht mehr. Ich war tagelang durch den Wald gelaufen und hatte Hunger. Da hat er geschrien, ich sei der ungehorsamste Kerl, den er kennt. Und losgeschlagen. Ohne euch. Ach, schon gut, mein Junge. Ich hätte gern beim Getreideabladen geholfen. Ach, vor 3 Tagen, als wir in Gernsheim ankamen, ging es dir noch zu schlecht. Da sahst du selber aus wie ein Getreidesack. Aber ein Schlaffer, ohne Füllung. Na, mehr Druck aufs Ruder. Wir kommen zu weit aus der Mitte. Noch mehr Druck. Es hat in Gernsheim auch so geklappt. Nur mein Bruder Rinus wird schimpfen. Wieso? Ach, weil mir die Gernsheimer weniger für das Getreide gegeben haben, als uns Mansfeld zuvor versprochen hatte. Meinem Bruder gehört die Hälfte des Schiffes. Dann soll er selber dieses Schiff führen und es besser machen. Aber dazu hat er vor lauter Frauen und Saufen keine Zeit. Hör auf zu schimpfen, Rabba. Ist doch wahr. Dass ihr bei den Fahrten eure Tochter Anna bei ihm lasst, das verstehe ich sowieso nicht. Jetzt ist's aber genug. Was ist das denn? Verdammten Stämme, die wir in Gernsheim geladen haben. Sie sind nicht gut verteuert. Wir haben die Ladung einfach zu eilig verstaut. Lass mal. Ich übernehme das Ruder, Georg. Dann gehe ich nach Achtern, um nach eurer Frau zu sehen. Das ist diesmal aber eine schwierige Schwangerschaft. Wenn es ihr nicht besser geht, müssen wir vor Köln noch mal an Land. Es ist echt toll, dass ihr uns bis Köln mitnehmt. So sparen wir verdammt viel Fußweg. Bisher hat uns keiner von euch große Kosten oder Mühen gemacht. Außerdem habt ihr auf dem Schiff geholfen. Aber ich habe Mühe gemacht. Meine Frau hat dich und die anderen ins Herz geschlossen, glaube ich. Dagegen könnte ich sowieso nichts machen, selbst wenn ich wollte. Bei Kindern ist Mathilde stur. Aber warum macht ihr eine so weite Reise? Warum gerade nach Köln? Paul hofft dort jemanden zu finden, der wie er aus Braunschweig kommt. Ja, ich denke, das dürfte schwierig sein. In Köln wimmelt es von Fremden. Am besten wäre es, wir fänden jemanden, dem wir uns anschließen könnten. Na, angenommen, ihr würdet jemanden aus Braunschweig finden. Warum sollte der euch mitnehmen? Er hätte wahrscheinlich Angst, dass ihr bis Braunschweig von ihm ständig etwas zu essen verlangt. Er würde bestimmt dafür belohnt. Pauls Vater ist nämlich in Braunschweig Ratsherr. Was redest du da? Da kommt Paul. Der kann es Ihnen bestätigen. Pauls Vater, ein Ratsherr in Braunschweig. Wirklich eine gute Geschichte. Lass es gut sein, Georg. Je weniger davon wissen, desto besser. Hoffentlich findet ihr jemanden, der sie euch glaubt. Ihrer Frau geht es sehr schlecht, Schiffer. Rufus, da stimmt was nicht. Mathilde hat große Schmerzen. Immer noch? Ja, und die werden immer stärker. Aber es sind keine Wehen. Dann haben wir keine Wahl. Wir müssen an Land. Da vorne liegt Kaup. Das sehe ich selbst. Vor Jahren haben wir einen jungen Arzt hier abgesetzt. Ja, haben wir. Du meinst Dr. Tricht? Ja. Wir haben ihn samt seinem Hab und Gut von Colmar bis hierher nach Kaup mitgenommen. Und zwar umsonst. Jetzt kann er sich revanchieren. Wenn er noch in Kaup wohnt. Das tut er. Er hat sich sogar einen so guten Ruf erworben, dass er manchmal die Familie des Landgrafen von Hessen-Kassel behandeln darf. Wo sind eigentlich Maria und Philipp? Bei Mathilde? Ja, sie sind bei ihr. Aber wenn wir es gut machen, schaffen wir es genau in die Lücke, die uns die beiden anderen Frachtkähne da drüben an der Kaimauer übrig gelassen haben. Wow, wow, wow, wow, wow. Da reinfahren wird aber nicht ganz einfach sein. Paul, Georg, geht mit Rabba ans Segel! Ja, Schiffer! Rabba kannte sich aus. Sie fuhr lange genug auf der Agrippina. Es war tatsächlich kein einfaches Manöver, das Rufus vorhatte. Denn sie waren schon fast auf gleicher Höhe mit Kaup. Rufus musste also eine scharfe Wende gegen die Strömung fahren. Aber er verstand seine Arbeit als Schiffer. Alles kam darauf an, das Segel zur rechten Zeit einzuholen. Achtung! Segel reffen! Schneller! Schneller! Das Manöver gelang. Und mit Hilfe einiger Arbeiter am Kai, die die Agrippina mit Seilen beiholten, legte das Schiff wohlbehalten zwischen den beiden anderen Frachtkähnen an. Mathilde wurde auf eine hölzerne Schubkarre gelegt, denn gehen konnte sie nicht mehr. Dann schob Rufus sie über eine Planke vom Schiff. Der Schifferin geht es aber schlecht. Können wir ihr irgendwie helfen, Maria? Nein, wir können nur abwarten. Wollen die Kinder nicht besser hierbleiben? Ich nehme sie mit. Auf dem Schiff gibt es im Moment für sie nichts zu tun. Aber sie können mir, wenn es nötig ist, helfen. Zum Beispiel, indem sie als Boten zu dir laufen. Ja. Aber komm mir nicht auf dumme Gedanken, nur weil du ein paar Minuten alleine bist. Hey, auf was für dumme Gedanken soll ich denn kommen? Zum Beispiel die Stämme besser verteuen. Das ist alleine viel zu gefährlich. Wir sind bestimmt heute Abend wieder da. Willst du die Fahrt durch, Mathilde? Halt! Wir sind zwar nicht die mächtige Stadt Nürnberg, aber auch in Kaup kommt keiner so einfach an der Torwacht vorbei. Und die Torwacht bin ich. Ich habe es eilig. Meine Frau hat große Schmerzen. Aha. Ich habe also nicht wegen der Ladung hier angelegt. Nein, wegen meiner Frau. Ja, trotzdem müssen Sie zum Hafenmeister. Ihr Ladung angeben, wie lange Sie bleiben wollen und wem das Schiff gehört. Ich weiß, ich bin lange genug Schiffer. Ich werde mich nachher, wie es sich gehört, beim Hafenmeister melden. Sie sehen doch mein Schiff von hier aus. Wie sollen wir da ohne Ihr Wissen verschwinden? Aber bitte, jetzt müssen wir erst zu einem Arzt. Am liebsten zu Dr. Tricht. Herr Schiffer, kennt ihr dann keinen anderen Doktor? Ich meine, in einer anderen Stadt. Einen anderen Doktor? Das verstehe ich nicht. Ich weiß nur, dass meine Frau Hilfe braucht, und zwar sofort. Na gut, ich rette mich sowieso im Kopf und Krachen. Name? Rufus Zinker. Zinker. Die Kinder arbeiten bei euch, nehme ich an. Wollt ihr sie mit in die Stadt nehmen? Ja, das will ich. Seid ihr Jutte? Jutte lasse ich mir zurzeit nämlich nicht nein. Nein. Kein Jude. Also, der Doktor, den ihr sucht, ja, wohnt am End vom Marktplatz, in der ersten Straße rechts. Also, geradeaus bis zum Marktplatz und die erste Straße rechts. Vielen Dank. Kommt. Soweit ich mich erinnere, ist es nicht weit bis zum Marktplatz. Wir sind gleich da, Mathilde. Ist gut. Die Leute sehen uns an, als wären wir Aussätzige. Habe ich auch schon bemerkt. So, jetzt hier rechts. Das muss die richtige Straße sein. Das Haus des Doktors war das reichste in der Straße. Paul lief die steinerne Türtreppe hoch und klopfte an. Rosa, die Köchin des Doktors, öffnete. Was ist? Wenn ihr zum Doktor wollt, der hat jetzt keine Zeit. Es ist aber wichtig, meine Frau ist schwanger. Das sehe ich. Sie hat große Schmerzen. Das ist noch kein Grund, uns einfach zu überfallen. Mein Name ist Zinker. Ich bin ein Schiffer aus Köln. Zinker? Nie gehört. Ist schon gut, Rosa. Ich habe von Ihnen gehört. Ich bin Sophie Tricht, die Frau des Doktors. Mein Name ist Zinker. Ja, mein Mann hat mir schon oft von Ihnen erzählt, Herr Zinker. Sie haben ihm geholfen, hierher zu kommen, obwohl er keinen Pfennig Geld besaß. Das war kaum der Rede wert. Lassen Sie sich von unserer Köchin Rosa nicht einschüchtern. Wir werden Ihnen selbstverständlich helfen. Rosa, du führst Herrn Zinker zum Spital und dort zu meinem Mann. Wie Sie wünschen, Frau Tricht. Ich binde mir nur noch die Schürze ab. Dürfen die Kinder so lange bei Ihnen bleiben? Sind das Ihre? Es sind Bettelkinder, die wir aufgelesen haben. Da Sie den Kindern vertrauen, tue ich es auch. Sie dürfen also bleiben. Vielen Dank, Frau Tricht. Macht's gut, Kinder. Wir drücken Ihnen ganz fest die Daumen, Frau Zinker. Ja, ich kann es gebrauchen. Das ist lieb von euch. Du kommst doch wieder, oder? Ganz sicher, mein Junge. Hier geht es lang. Kommen Sie. Dann folgt mir mal in die Küche. Wer spielt da so schön? Unsere Töchter Hera und Ida. Die bekommen gerade Unterricht. So, das Gemüse, das da im Bottich liegt, muss geputzt werden. Die Äpfel sind zu schälen und nachher könnt ihr das Holz, das im Innenhof liegt, in den Schuppen räumen. Und was machst du jetzt? Weißt du nicht, was das ist? Ein Stock, mit dem man misst. Eine Elle, glaube ich. Ganz recht. Ich messe euch jetzt und dann gucke ich, ob ich für euch etwas zum Anziehen finde. Frau Trilon in der Nachbarschaft hat Jungen. Die geben ganz bestimmt was ab. Und für Maria finde ich hier im Haus was. Die Jungen ließen das Messen über sich ergehen. Danach verschwand Sophie zur Nachbarin, um nach Kleidung zu fragen. Und die Kinder begannen, in der Küche zu hantieren. Aber Georg war unruhig. Ich habe jetzt genug Möhren geschrappt. Maria und Philipp? Ja? Seid ihr einverstanden, wenn ich mich mit Paul kurz mal in der Stadt umsehe? Nein. Zum Holzaufsetzen sind wir dann ja, wieder da. Typisch jung. Das Einzige, was ihr in der Küche könnt, ist Essen. Essen ist übrigens eine gute Idee. Die Möhre da nehme ich mit. Komm, Paul! In Ordnung. Ich geh mit. Du kannst mich für verrückt halten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt. Weil uns die Leute vorhin so komisch angesehen haben? Der Wächter wollte verhindern, dass wir die Stadt betreten. Zumindest war seine Frage nach einem anderen Arzt sehr seltsam. Da vorne ist der Markt. Achtung, da kommt auch Vorsicht, Alter! Achtung! Da, die Reiter sind bewaffnet. Die sind in die Nebengasse geritten. Komm, das sehen wir uns an. In Häusern nach sind wir jetzt nicht gerade im vornehmsten Viertel von Kaup. Bleib stehen. Da vorne ist was los. Was soll das? Uns die Wache darin weiterzugehen. Wir sind doch keine Verbrecher. Zurück! Hier dürft ihr nicht weiter. Wer weitergeht, den müssen wir mit der Waffe stoppen. Von wem habt ihr eure Befehle? Von den Ratten. Zurück, hab ich gesagt. Komm, wir verschwinden wieder. Ehe es hier richtig ernst wird. Aber wir wissen doch noch gar nicht, was los ist. Das kriegen wir schon noch raus. Aber so wie wir aussehen, könnten uns die Wachen für Kinder aus dem Armenviertel halten. Du hast recht. Laufen wir zurück. Hey, müsst ihr beiden Rotzen aus meine Hühner so erschrecken? Georg und Paul beschlossen, zum Haus des Arztes zurückzukehren. Dabei kamen sie wieder am Marktplatz vorbei. Irgendetwas schien passiert zu sein. Jedenfalls stand dort eine Gruppe aufgeregter Menschen. Georg und Paul liefen hin und zwängten sich durch die Reihen. Was sie sahen und worauf die Leute alle starrten, war ein Mann, der am Boden lag. Entschuldigen Sie, ist der Mann, der da liegt, etwa tot? Ja, sieht ganz so aus, mein Junge. Er ist hier eben zusammengebrochen. Was hat er denn da für komische Beulen am Hals? Beulen? Oh Gott, ja, der Mann... Der Mann hat die Pest! Was? Der ist aus dem Armenviertel! Wie ist er durch die Angst herumgekommen? Zeigt sich endlich mal unser Bürgermeister. Ich hätte eine Menge Fragen an ihn. Jetzt wird mir einiges klar. Ja, mir auch. Ja, die Ratsherren sind auch nicht viel besser als der Bürgermeister. Ja, alle haben uns den Ausbruch der Krankheit verheimlicht. Mir reicht es. Ich nehme meine Familie und verschwinde aus der Stadt. Das ist schon die zweite Pest, die ich in Kauf mitmache. Aber das letzte Mal ist sie gar nicht bis zu den Straßen am Markt gekommen. Sie müssten besser absperren. Und die Leute im Armenviertel sollen verrecken, ohne dass ihnen jemand hilft. Kommt alle mit zum Rathaus. Ja, zum Rathaus. Zum Rathaus. Dann gehen wir. Wir laufen zurück zum Doktor. Zum Bürgermeister. Da seid ihr beiden Ausreißer, ja. Sind Marie und Philipp noch in der Küche? Sie räumen den Schuppen auf, in dem ihr heute schlafen werdet. Schlafen? Die Stadttore werden geschlossen. Vermutlich habt ihr in der Stadt gehört, warum. Ein Mann mit Pestbeulen ist auf dem Marktplatz tot zusammengebrochen. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Im Spital, wo der Doktor arbeitet, werden keine Pestkranken behandelt. Heute gibt es Salat mit viel Essig. Das hilft gegen die Pest. Mit Sicherheit haben uns die Juden die Pest eingebracht. Ich würde gerne wissen, wie es der Schifferin geht. Die Sache ist ernst. Heißt das, sie könnte... Sterben, meinst du? Ist alles möglich. Aber unser Doktor ist ein guter Arzt. So, jetzt geht aber mal euren Freunden im Schuppen helfen. Die Köchin hatte von einer Nacht im Schuppen gesprochen. Daraus wurden aber 6 Nächte. Dr. Tricht kämpfte um das Leben von Mathilde. Sie hatte eine Fehlgeburt. Trotzdem war Rufus dankbar, denn seine Frau blieb am Leben. Doch die Pest ließ sich davon nicht aufhalten. Sie müssen verschwinden, Rufus. Wie soll das gehen, Doktor? Noch heute Nacht. Ich habe Ihre Frau nicht gerettet, damit sie in der Pest umkommt. Noch hält sich die Pest im Armenviertel. Aber sie kann schnell überall sein. Ich könnte sie mit der Schubkarre fahren. Das macht zu viel Lärm. Ihre Frau schafft das zu Fuß. Sie schläft oben. Wecken Sie sie erst, wenn es soweit ist. Aber wie kommen wir aus der Stadt? Arthur ist ein Wachsoldat mit Namen Eisenbold. Dem müssen Sie Geld in die Hand drücken. Ich habe mir erlaubt, ihn schon zu benachrichtigen, dass Sie kommen. Sie gehen zu einer kleinen Pforte 100 Meter links vom Westtor. Dort klopfen Sie, nachdem es 3 geschlagen hat, so gegen das Türholz. Probieren Sie es mal. Gut. Ich habe 3 Uhr gewählt, weil Sie dann schon fast mit Licht ablegen können. Sie müssen sich aber beeilen. Um 3:30 wechseln die Wachen. Was ist mit Ihnen und Ihrer Familie? Mein Mann lässt mich und die Kinder morgen wegbringen. Ich selbst bleibe. Es sind schon so viele Ärzte weggegangen. Als ich Sie zum ersten Mal traf, habe ich gemerkt, dass Sie ein mutiger Mensch sind. Ich habe mich damals nicht getäuscht. Maria, Philipp, Paul, Georg, kommt her. Bedankt euch bei dem Doktor und seiner Frau. Danke. Auch für die neuen Kleider. Das Kleid ist wunderschön. Ich wecke euch heute Nacht. Mein lieber Doktor, wie soll ich das alles wieder gut machen? Vielleicht müssen Sie uns ja eines Tages wieder von hier nach Colmar bringen. Paul, Georg, Maria und Philipp taten kaum ein Auge zu. Die Spannung war zu groß. Sie warteten schon ungeduldig, als Rufus sie abholte, um das Haus des Doktors zu verlassen. Hier lang. Sind wir vorige Woche nicht eine andere Straße gekommen? Ja, aber wir nehmen diesmal die kleinere. Vorsicht, in den Hausflur. Noch weiter rein, noch weiter rein. Wie ziehen 2 Männer die Karre und kein Pferd? Keine Ahnung. die Leute, die da auf dem Karren liegen, alle tot? Ja, sie werden auf den Schindanger gefahren, wo man sonst die kranken Tiere vergräbt. Und warum werden sie mitten in der Nacht weggebracht? Weil man die Toten nicht gerne sieht. In diese Gasse. Wir müssen gleich da sein. 3 Uhr. Und hier ist das Tor. Seid ihr die Freunde des Doktors? Ja, Herr Eisenbold. Psst, keinen Namen. Woran kann ich euch als Freunde des Doktors erkennen? Hier, an meinen hübschen Golden. Die sehen in der Tat nicht schlecht aus. Aber die Sache ist inzwischen etwas schwieriger als geplant. Der Landgraf hat Reiter entsandt, damit keiner die Stadt verlässt. Sie überwachen auch uns. Ich verstehe. Wer will's noch mehr Gulden? Hier. Ich weiß nicht, ob ihr verstanden habt, in welcher Gefahr ich schwebe, wenn ich euch helfe. Das sind die letzten Gulden, die ich dabei habe. Das ist Wucher. Da, nimm sie. Besten Dank, mein Herr. Und jetzt mir nach, aber rasch. Eure Helferin auf dem Schiff weiß Bescheid. Dann hat Raba die Agrippina schon zum Ablegen vorbereitet. Hier ist euer Schiff. Und vielen Dank auch für eure Großzügigkeit. Die Schifferin ist wieder da. Aber ich hatte solche Angst, dass Anna ihre Mutter verlieren würde. Ach, aber ja. Das verflixte Kinderkriegen. Gut, dass es mir erspart geblieben ist. Jetzt hast du leicht fluchen. Aber hättest du einen Mann gefunden, der dir gefallen hätte, hättest du es bestimmt auch öfter probiert. Paul, mach die Leinen los. Danach kommst du zu mir in die Pinne. Ja, Schiffer. Wir müssen weg. Da sollen irgendwelche Reiter des Landgrafen sein. Georg, Maria, Philipp, helft Raba, das Segel zu setzen. Ja. Das Segel mehr ranholen. Ja. Stärker. Wir brauchen mehr Fahrt. Sonst landen wir in der Nähe des Ufers auf einer Sandbank. Von Reitern sehe ich am Ufer weit und breit nichts. Meinst du, Mathilde, der Kerl hat uns belogen und es gibt hier gar keine Reiter des Landgrafen? So kalt, wie der unser Geld genommen hat, fallen ihm solche Lügen sicherlich nicht allzu schwer. Hauptsache, wir haben Kaup hinter uns. Und wie lange dauert es, bis wir in Köln sind? Hast du dort etwa eine Verabredung, zu der du pünktlich kommen musst? Rufus erreichte mit seinem Schiff Köln gegen Abend. Sie wurden sehnlichst erwartet. Denn der Kurfürst von Köln brauchte das Holz, um Räder für neue Kanonen zu bauen. Paul, Maria, Georg und Philipp staunten. Nie zuvor hatten sie eine so große Stadt gesehen. Hinter jedem Dach schien ein Kirchturm zu stehen. Eine Unzahl von Schiffen lag an der Kaimauer im Hafen. Ständig fuhren Wagen hin und her, die etwas brachten oder holten. Die Kinder durften auf dem Schiff übernachten. Am nächsten Tag zeigte Raba ihnen die Stadt und natürlich auch einen der vielen Märkte. Kommen Sie näher, meine Damen und Herren. Schauen Sie den Mann hier in den Mund. Ein kranker Zahn ist die Ursache seiner Schmerzen. Und nun sehen Sie meine hübsche, lange Zange. Mit der werde ich ihm den Zahn ziehen. Und die Schmerzen sind vorbei. Da ist der Übeltäter. Frauen, wie kann das? Gehen Sie zu meinem Kollegen, den der Sie beim Zahn zieht vor Schmerzen wimmern lässt. Kommen Sie zu mir. Ich habe herrliche Tropfen, die beseitigen jeden Schmerz. Ob am Hintern oder an den Zähnen. Ein Wundersaft. Sieht ja aus wie unser Spülwasser. Nicht so schnell, aber ich komme nicht mehr mit. Guck mal, Georg, der Mann spuckt Feuer. Dass er sich nicht verbrennt. Hat er das bloß? Beiseite, Leute, beiseite. Die spanischen Gesandten. Einer von diesen Gesandten soll ein richtiger Herzog sein. Vielleicht der mit dem breitkantigen Hut. Oder der mit der goldenen Kette um den Hals. Oder der mit dem Hut für mich hübscher. Im Rathaus werden sich die Tische vor Fleisch und anderen Köstlichkeiten nur so biegen. Wärst du spanischer Gesandter, dann wolltest du auch was Anständiges zu essen haben. Mir gefällt nicht, dass sich so viele Fürsten in Köln versammeln. Warum denn nicht? Da gibt es wenigstens was zu gucken. Wir sollten uns aus dem Streit zwischen Katholiken und Protestanten raushalten. Das sagst du als Katholik? Ich bin aber außerdem noch Kaufmann. Ah, ich verstehe. Du wirst mit beiden Seiten Geschäfte machen. Du hast es erfasst. Paul, guck mal, wie schwarz der Mann ist. Ist der angemalt? Nein, er stammt aus Afrika. Dort sind die meisten Leute schwarz. Wahrscheinlich ist er ein Diener von einem der Gesandten. Komm weiter, Philipp. Noch frischer als die Möhren. An den Korb zum Beispiel arbeiten nicht gerade. Warum bleibst du stehen, Paul? Hier rüber, wir wollten doch den Dom. Ich glaube, ich träume. Aber ich habe gerade jemanden gesehen, der mich kennen könnte. Jemand aus Braunschweig? Wenn ich mich nicht irre, ist er Vertreter für das Handelshaus Wasmus. Er war bei uns im Haus. Das ist allerdings schon ein, zwei Jahre her. Rabba, Maria, Philipp! Kommt her! Da ist ein Bär, der tanzt. Ich will wieder zurück. Du bleibst hier. Warum hast du uns gerufen? Paul hat jemanden gesehen, der vielleicht aus Braunschweig kommt und ihn kennt. Wie sieht der Mann überhaupt aus? Keine Ahnung. Das muss Paul wissen. Hey, wo ist denn Paul? Da vorne läuft er. Los, hinterher.